1. Währunter dem Schutz des höchsten lebtund im Schatten des allmächtigen Verwelt, genießt ein besondere Sicherheit und Geborgenheit. 2. Ein solcher Mensch bekennt gegenüber dem Herrn, dass dieser sein Zuflucht und sein Festung ist, der Gott, auf den sich willkommen verlässt. 3. Denn Gott bewahrt dich vor den verborgenen Fallen der Jäger sowie vor den todlichen Auswirkungen gefahrlicher und werdeblicher Suchen. 4. A word dich mit seinen Schwingen bedecken, so dass du unter seinen Flügeln Sicherheit findest, waren sein true dirls Schützender Schild dient. 5. Infolgedessen brauchst du dich weder vor den Schrecken der Nacht zu fürchten noch vor den Angriffen, die dich waren des Tags überraschen konnten. 6. Auch die Pest, die sich im Dunkeln ausbreitet, oder die Seuche, die im Helligten Tags Erstorung bringt, stellen für dich kein Bedrohung dar. 7. Selbst wenn tausend Menschen an deiner Seat oder zentausend zu deiner Rechten fallen sollten, wird das Unheil dich persönlich nicht erreichen. 8. Stattdessen wirst du mit eigenen Augen beobachten können, wie denjenigen, die Gott erblenden, die entsprechen Vergeltung für ihr Handeln zu teilwird. 9. Die du den Herrn als dein Zuflucht bezeichnet und den höchsten zu deinem persönlichen Schutzraum gemacht hast, bist du in Sicherheit. 10. Des wird dir kein Unheil widerfahren und kein Plage wird es wagen, sich deiner Wohnung oder deinem unmittelbaren Lebensbereich zu nähern. 11. Gott wird nämlich seinen Engel den Befehl erteilen, dich auf all deinen Wegen sorgfältig zu bewatchen und vor Schäden zu bewahren. 12. Sie werden dich auf ihren Handen tragen, damit du nicht Gefahr laufst, mit deinem Fass unglücklich gegen einen Stein zu stoßen. 13. Du wirst über gefahrlich Raubtier wie Lohen und Otten hinwegschreiten und sogar Young Lohen oder Schlangen furchtlos unter deinen Fassen zu treten. 14. Gott sagt, weil er fest an mir hangt, wird ich in Retten und in Sicherheit bringen, da er meinen Namen kennt und et. 15. Wenn er mich anruft, wird ich im Antworten, ich stehe ihm in der Not bei, befrei in aus seiner Lage und wird im Ere erweisen. 16. Ich wird in mit einem langen Leben zufriedenstellen und in schließlich mein umfassend Heil und mein Rettung erfahren lassen.